Und ich sah einen Engel herabkommen vom Himmel, mit dem Schlüssel des Abgrunds und einer großen Kette auf seiner Hand. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und Satan, und band ihn auf 1000 Jahre, und warf ihn in den Abgrund, und schloss zu und legte Siegel darauf, dass er nicht weiter verführe die Nationen, bis zum Ende der 1000 Jahre. Nach diesem muss er auf kurze Zeit losgelassen werden. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und es wurde ihnen übergeben Gericht, und die Seelen derer, die hingerichtet sind wegen des Zeugnisses Jesus und wegen des Wortes Gottes, und die da nicht angebetet hatten das Tier noch sein Bild und nicht genommen hatten den Stempel auf ihre Stirn und Hand, und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Die übrigen Toten kamen nicht zum Leben bis zum Ende der 1000 Jahre. Das ist die erste Auferstehung. Selig und heilig, der da Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Gewalt, sondern sie werden sein Priester Gottes und des Christus und mit ihm herrschen die 1000 Jahre. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis und wird herausgehen zu verführen die Nationen in den 4 Ecken der Erde, den Gog und Magog, sie zu versammeln zum Krieg, deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Und sie stiegen herauf auf die Fläche der Erde und umzingelten das Lager der Heiligen und die geliebte Stadt, und es kam Feuer vom Himmel herab und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführte, ward geworfen in den Feuer- und Schwefelsee, wo auch das Tier ist und der Lügenprophet, und sie werden gequält werden Tag und Nacht in alle Ewigkeit. Und ich sah einen großen weißen Thron, und den, der darauf saß, vor dessen Antlitz floh die Erde und der Himmel, und es fand sich keine Stätte für sie. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, stehen vor dem Thron, und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch ward geöffnet, das des Lebens. Und es wurden gerichtet die Toten nach dem, was in den Büchern geschrieben war gemäß ihren Werken. Und es gab das Meer seine Toten und der Tod und die Hölle gaben ihre Toten, und sie wurden gerichtet jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Höllengott wurden in den großen Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, eben der Feuersee. Und wer nicht gefunden ward aufgeschrieben in dem Buch des Lebens, wurde in den Feuersee geworfen.